meine, wir sind nicht die Faste und so, aber trotzdem, wenn wir viele Zugaben spielen, fühlen wir immer in der Rock'n'Roll-Klamottenkiste. Und diesmal haben wir ganz tief gewühlt und was besonders Schönes gefunden. Nur für euch. Wir haben ein Stück von Gene Vincent gefunden, der Mann mit dem starken Bein. Und das Stück heißt Bebop und Lula. Well, Bebop and Lula. Yeah.